Yeah. Alpagan ist wieder da, es werden Schellen verteilt. Auch wenn ich verzeihe, ich vergesse nie und mache Streit. Ehrensache 2, das ist ne offizielle Warnung, Bitch. Glaub mir, ohne mich wäre deutscher Rap ein Namussis. Sie ficken ihre Mütter und vertragen sich. Zeig mir einen, der gerade ist, ihr ehrenlosen Hunde macht mich wahnsinnig. Jeder zweite tut ihr so, als ob er von der Straße ist. Ihr seid so falsch wie die Drogen, die man sich in die Arme spritzt. Keiner von euch ist so echt wie die aus meinem Barrio. Du bist ne Schande für Berlin, genau wie Fabio. Hier kommt der Türke, der Deutschrap erzieht wie sein Vater. Sido ist ein Peach, Grüße an Sophia Tomala. Und Nazar ist unterwegs in Österreich, er macht auf Goldruhm. Wir sehen uns wieder und dann landest du im Rollstuhl. Alle paar Jahre kommt es dazu, dass ich mir jeden packe. Alper Abi ist zurück, ich mache wieder Ehrensache. Das ist kein Neid oder Frust, sondern nur weil ich es muss. Ich mach jeden hier kaputt, Gianni guck, das ist Ehrensache. Der letzte Mann in diesem Game, ich ziehe zwei Söhne groß und ficke Fame. Ich bin immer noch auf Ehrensache. Rappers are in danger. You know I click black where you and your men's at. All those who wanna profile and pose. Alpagan ist wieder da und Ärsche werden versohlt. Gianni, die Aussagen, die dieser Rapper nerven mich so. Guck, ich komme ganz alleine und ich hol mir deine Dreckswürde. Und Echo Fresh macht seit neuestem ein noch Swag-Türke. Du ziehst die Lederhosen für deine Promo an und wechselst deine Form noch öfter als ein Hologramm. Ihr Shadowsis Rapper dachtet, Alpa wär auf Peace-Trip. Jetzt könnt ihr sehen, wie Alper Abi euch erniedrigt. Ich zähle bis 3, 1, 2. Der das ganze Magazin und schieße mit Blei. Fahr durch Berlin und baller einfach in die Bild rein. Jeder Penner war schon bei ihr hinten drin, Ilkay. Land, ich bin Straße, weil ich auf die 110 scheiße. Ich zieh euch ab und geb mein Fick auf alle Bullenschweine. Es wurde wieder Zeit, dass ich mir jeden packe. Alper Abi ist zurück, ich mache wieder Ehrensache. Das ist kein Neid oder Frust, sondern nur weil ich es muss. Ich mach jeden hier kaputt, Gianni guck, das ist Ehrensache. Der letzte Mann in diesem Game, ich ziehe zwei Söhne groß und ficke Fame. Ich bin immer noch auf Ehrensache. Rappers are in danger. You know I click black where you and your men's at. All those who wanna profile and pose. Land, ich mache Ehrensache und ich bleibe dabei. Keiner von euch Peach-Kindern kriegt einen heiligen Schein. Ich bestrafe jeden Rapper, der mich irgendwie enttäuscht hat. Ich ficke eure Freundschaft und jag euch quer durch Deutschland. Ich war loyal zu jedem, doch sie fickten mich hinterrücks. Trage Camouflage und warte mit dem Sniper im Gebüsch. Ihr kleinen Wichser, ich bin nicht wie ihr, ich bin ehrenhaft. Doch ihr Missgeboten werdet nicht vom Leben satt. Ich schlag dich mit der Desert Eagle, bis dein Schädel platzt. Mir war's schon immer scheißegal, ob es mit der Karriere klappt. Ich bin der letzte Ehrenmann und halt die Deckung hoch. Schöneberg, Ghetto Flow, ich schlage deutsche Rapper tot. Das ist kein Neid oder Frust, sondern nur weil ich es muss. Ich mach jeden hier kaputt, Gianni guck, das ist Ehrensache. Der letzte Mann in diesem Game, ich ziehe zwei Söhne groß und ficke Fame. Ich bin immer noch auf Ehrensache. Rappers are in danger. You know I click black where you and your men's at. All those who wanna profile and pose. You ain't really real, I can tell when I look at you.